WDR 5. Neugier genügt. Eine Verkäuferin mit Fleischspießchen ist schon da und heizt den Grill auf ihrem Handkarren an. Sonst ist noch nicht viel los auf dem Dorfplatz von Dongshuoying in der Provinz Shanxi. Gelegentlich hält jemand auf seinem Moped und betrachtet das große Bühnenzelt, das seit dem Vorabend auf dem Tempelvorplatz steht. Eine Truppe, die traditionelle chinesische Opern aufführt, hat im Dorf Station gemacht. Im Zelt hinter der Bühne hängen Glühbirnen von den Zeltstangen. Mehrere Dutzend Menschen drängen sich auf engem Raum. Irgendjemand hat eine Pop-CD eingelegt. Ein paar Spiegel sind an den Zeltwänden befestigt. Einige Schauspieler halten kleine Handspiegel und tragen weiße und rote Farbe im Gesicht auf. Jeder schminkt sich selbst. Wu Jinwei zieht sich gerade mit schwarzer Farbe eine spitz zulaufende Umrandung um die Augen. Wu ist ein schmaler Junge, gerade 18 Jahre alt. Er schminkt sich für eine Rolle als Krieger. Ich habe bei dieser Truppe angefangen, nachdem ich mit der Opernschule fertig war. Ich mag die traditionellen Opern, seit ich klein bin, und meine Eltern haben das sehr unterstützt. Deshalb bin ich Sänger geworden. In seiner Altersgruppe steht Wu mit seiner Begeisterung für die traditionellen Singspiele ziemlich einsam da. An einer Zeltplane vorbei sieht man auf den Platz, der sich jetzt gefüllt hat. Vor allem die Alten aus dem Dorf sind gekommen. Ich war vielleicht einfach neugierig. Meine Eltern mochten die Oper. Als ich klein war, habe ich zuerst nicht verstanden, was da auf der Bühne passiert. Aber dann habe ich begonnen, mich dafür zu interessieren. Der Gong ruft die Schauspieler auf, sich bereit zu machen. Wu spielt seit 2 Jahren bei der Kultur- und Opernakademie. Das klingt nach einer staatlichen Institution. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine private Wandertruppe. Das ganze Jahr über fahren die Schauspieler in einem Reisebus von Auftritt zu Auftritt. Sie spielen in Dörfern und Kleinstädten die traditionellen Opern der Provinz Shanxi. Auch ihr Direktor Liu Zhujun ist eher der Typ Self-Made Man als ein Institutsleiter. Ich habe vor 30 Jahren an einer Opernschule diesen Beruf gelernt. Nach der Schule habe ich angefangen, mit anderen zusammen diese Truppe aufzubauen. Und seit 10 Jahren bin ich der Direktor. Liu ist ein kleiner, rundlicher Mann, vielleicht 50 Jahre alt. Er hat das Aussehen eines chinesischen Provinzfunktionärs, Bürstenhaarschnitt, eine gewisse Schwerfälligkeit um die Hüften und eine graue Blousonjacke, die den Wohlstandsbauch eher betont als kaschiert. Liu raucht viel und redet gerne. Er wirft einen Blick in den Raum und findet, dass alles in Ordnung ist. Für die 70 Schauspieler seiner Truppe ist das ohnehin Routine. Wir haben ungefähr 500, auf jeden Fall mehr als 400 Auftritte im Jahr. Jedes Dorf in unserer Provinz hat einen Tempel. Und zu diesem Tempel gibt es einmal im Jahr einen Feiertag. Wir haben ungefähr 50 Orte, die wir regelmäßig bespielen. Dort bleiben wir 3 bis 4 Tage. Jeden Tag geben wir 2 Opern. Wir müssen so oft auftreten, um mehr Geld zu verdienen. Würden wir seltener auftreten, könnte ich die Gehälter gar nicht bezahlen. Das Spektakel beginnt. Gegeben wird eine Geschichte aus der Sung-Zeit. Sie spielt etwa um das Jahr 1000. Der Held ist der erste Kaiser der Dynastie. Er muss sich mit einem Aufstand in einer der Provinzen auseinandersetzen und mit den Intrigen im Palast. Die Bewohner verfolgen das Geschehen auf der Bühne gespannt. Und für diejenigen, die den Gesang nicht verstehen, läuft an der Seite der Text auf einem Leuchtdisplay mit. Wir spielen unsere traditionellen Stücke. Es gibt 400 oder 500 solcher Opern. Die Stoffe stammen aus der Geschichte. Es sind die historischen Ereignisse unserer Gegend. Peking hat seine Peking-Oper. Die Ausländer haben das Sprechtheater, das Ballett und die europäische Oper. Und wir haben hier unsere lokalen Opern. Die Provinz Shanxi liegt am Mittellauf des Gelben Flusses. Hier entstanden vor tausenden Jahren die ersten chinesischen Fürstentümer. Die chinesischen Klassiker, die frühen Historiker, die antiken Philosophen, alle befassen sich mit Dynastien und Staaten in Nordchina, ihrem Aufstieg und Untergang. Shanxi und seine Nachbarprovinzen haben für China dieselbe Bedeutung wie das Römische Reich und das antike Griechenland für Europa. Sie sind die Wiege der chinesischen Kultur. Die Bühne steht neben dem Dorftempel, zu dessen Ehren die Truppe eingeladen wurde. Er ist dem Gott Guan Di gewidmet, einem Militär aus dem 2. Jahrhundert, der heute als volkstümliche Gottheit verehrt wird. Mit seiner Kampfkraft, so glauben die Chinesen, hält er die bösen Dämonen in Schach. Vor dem Tempel hat Xia Gunjung seinen Tisch aufgebaut. Vor ihm liegt ein großes, schwarz gebundenes Buch. Wir haben einen Förderverein für das Theater. Jeder spendet etwas Geld und so bekommen wir das Geld für die Truppe zusammen. Jede Familie gibt so viel, wie sie möchte. Und ich sammle das Geld dann ein. Eintritt müssen die Zuschauer dafür nicht bezahlen. Der schmächtige alte Mann trägt die Spenden feierlich in das große Buch ein. Es ist der letzte Tag des Gastspiels. Insgesamt haben wir 60.000 Yuan zusammenbekommen. Für den Fall, dass ich ihn nicht verstehe, schreibt er die Zahl nochmal auf einen Zettel. Allerdings nicht in Ziffern, sondern in chinesischen Zeichen. 60.000 Yuan entsprechen etwa 9.000 Euro. Dong Shuoying ist ein typisches nordchinesisches Dorf. Es hat ungefähr 4.000 Einwohner oder, wie man hier lieber zählt, 800 Haushalte. Die Gassen sind von fensterlosen grauen Mauern gesäumt. Die Häuser öffnen sich zum Hof hin. Alle Fenster gehen auf den Innenhof. Dong Shuoying liegt im Süden der Provinz Shanxi, mitten im größten Kohlegebiet des Landes. Die Bewohner arbeiten in den Kohleminen rund ums Dorf. Auch deshalb kommen an diesem Abend einige hundert Bewohner zusammen. Die Abwanderung in die Städte hat das Dorf weniger hart getroffen als andere. Auf der Bühne haben die Krieger inzwischen erfolgreich einen Angriff der Barbaren abgewehrt. Chen Linghai hat seinen Auftritt bereits hinter sich. Während die Palastintrigen immer neue Wolten schlagen, hat er sich mit einer Wasserschüssel hinter die Bühne zurückgezogen und wäscht sich die Schminke aus dem Gesicht. Für heute bin ich fertig. Es ist wirklich schade, dass du erst jetzt gekommen bist. Heute Mittag habe ich die Rolle des Guan Di gespielt, der General, dem dieser Tempel gewidmet ist. Und gestern haben wir die Geschichte von Wu Zetian gespielt, die berühmte Frau auf dem chinesischen Kaiserthron. Das ist eine spannende Geschichte. Um auf den Thron zu kommen, hat sie ihre eigenen Kinder umbringen lassen. Chen ist einer der Stars. Er spielt seit 6 Jahren bei der Truppe. Davor war er bei einer staatlichen Operntruppe angestellt. Chen ist etwa 45 Jahre alt. Der kahlgeschorene Kopf und die stämmige Figur kontrastieren mit seiner geraden Haltung und den weichen Bewegungen, die er sich in jahrelanger Bühnenerfahrung antrainiert hat. Chen hat ein freundliches, rundes Gesicht, das allerdings auf der Bühne hinter einem riesigen Bart verschwindet. Ich liebe meine Rolle. In der Opernschule hat mir mein Lehrer das Fach des alten Helden zugeschrieben. Mein Lehrer war ein großer Opernkünstler. Er hat viele Auszeichnungen bekommen und ich bin sehr stolz darauf, sein Schüler zu sein. Anders als im westlichen Theater ist man in den chinesischen Singspielen ein Leben lang auf eine Rolle festgelegt. Dabei können Männer Frauenrollen haben und Frauen Männerrollen. Welche Rolle man spielt, entscheidet sich während der Ausbildung. Das Repertoire, das man als junger Mensch erlernt, hat man dann sein Leben lang als feste Rollen. Bei 2 Auftritten am Tag ist danach auch gar keine Zeit mehr, um neue Rollen einzustudieren. 4 Tage dauert ein Gastspiel normalerweise. Gleich nach der Ankunft im Dorf beginnt der 1. Auftritt. Vor der Abreise gibt es oft noch eine Mittagsvorstellung. Meine Frau kommt nicht mit, wenn ich auf Tournee bin. Unser Kind muss ja in die Schule. Wir haben in der Truppe Paare, die gemeinsam auftreten und reisen. Aber mit einem schulpflichtigen Kind geht das nicht mehr. Natürlich vermisse ich die beiden. Oft kann ich lange Zeit nicht nach Hause kommen. Aber was soll ich machen? Ich habe eben einen besonderen Beruf. Unter den dicken Schichten Schminke ist jetzt Chöns Gesicht zum Vorschein gekommen. Er schüttet das dreckige Wasser auf ein Feld am Straßenrand. Direktor Liu hat sich inzwischen davon überzeugt, dass alles seinen Gang geht und ist in eins der Häuser eingekehrt. Dort sitzen seine Freunde und Verwandten zusammen. Die Nachbarn am Tisch essen und trinken Schnaps. Dongshuoying ist das Heimatdorf des Direktors. Der Direktor stellt mir eine alte Frau vor, seine Mutter, die mit am Tisch sitzt. Liu setzt sich mit mir auf ein Sofa. Vor ein paar Jahren noch, sagt er, seien die Dorffeste nur ein kleiner Teil der Einnahmen gewesen. Oft seien sie auch von Kreisverwaltungen und öffentlichen Institutionen gebucht worden. Aber seit Xi Jinping an die Macht gekommen ist, hat er den Beamten Verschwendung und Extravaganz verboten. Dazu gehört auch durch öffentliche Mittel finanziertes Unterhaltungsprogramm. Man darf keine Bankette ausrichten, keine Vergnügungen organisieren, darf nicht das Geld nach Gutdünken ausgeben. Wir sind ja Teil der Unterhaltungsbranche. Deshalb hat uns das hart getroffen. Der Markt ist schlechter als im letzten Jahr. Und letztes Jahr war er schon schlechter als im Vorjahr. Ans Geld verdienen ist eigentlich gar nicht mehr zu denken. Wir machen es nur noch um der Sache willen. Nicht weit vom Dorf Dongshuoying kommt man in das Städtchen Tsingsui. Eine typische chinesische Kleinstadt. Ein paar Wohnblocks, eine Hauptstraße mit Handyläden, den wichtigsten chinesischen Modeketten und einem pompösen Verwaltungsgebäude. An einer Ausfallstraße stehen rechts und links einstöckige Wirtschaftsgebäude. Handwerksbetriebe, wie sie auch in China häufig am Stadtrand zu finden sind. Bloß, dass die Betriebe hier nur ein einziges Produkt anbieten. Sie verkaufen Särge. Im Geschäft von Xiao Xinping begutachtet ein älterer Mann mit seinen zwei Söhnen die Holzkisten, die auf Holzpflöcken auf dem Betonboden aufgebockt sind. Viele haben goldgeprägte Ornamente und Schriftzeichen. Chinesische Särge sehen anders aus als europäische. Sie werden zum Fußende hin schmaler. Das Kopfende ist dafür geräumig genug, um noch die eine oder andere Grabbeigabe hineinzulegen. Als ich den Besitzer frage, worauf man in China Wert legt, wenn man einen schönen Sarg kaufen will, schaut er mich verständnislos an. Man muss nun wirklich nicht erklären, welcher Sarg hier teuer ist und welcher billig. Schau mal, der hier hat 4 cm dickes Holz. Bei diesem hier sind es 6 cm. Welchen würdest du nehmen? Ist doch klar, oder? Und dann schau hier, das hier ist Rotholz, es wird importiert, aus Thailand, glaube ich. Das hier dagegen ist sibirische Lärche, die ist am billigsten. Das Leben nach dem Tod stellen sich die Chinesen sehr viel materieller vor als die Europäer. Deshalb wird für die Toten Papiergeld verbrannt. Sie sollen im Jenseits nicht mittellos sein. Da ist es den Leuten natürlich auch alles andere als egal, worin sie nach ihrem Tod logieren. Der Sarg ist ein Statussymbol. Die Entscheidung darüber überlässt man nicht seinen Angehörigen. Man sucht sich seine letzte Bettstatt noch zu Lebzeiten selbst aus. Die Leute kommen hierher, sie schauen sich die Särge an. Wenn ihnen einer gefällt, dann diskutieren wir über den Preis und wenn wir uns einig werden, bezahlen sie und bekommen ihren Sarg nach Hause geliefert. Viele alte Menschen in China verbringen ihre letzten Jahre Seite an Seite mit ihrem Sarg. Die drei Männer begutachten die verschiedenen Modelle, fragen nach Preisen und Lieferzeiten. Der Älteste, ein Mann um die 60 mit wettergegerbtem Gesicht und Bürstenhaarschnitt, sucht nach einer würdigen Unterkunft für den Übergang ins Jenseits. Um die 3000 Yuan darf der Sarg kosten, das sind 400 Euro. Für einen Bauern in dieser Gegend ist das ein halbes jährliches Pro-Kopf-Einkommen. Die Männer hocken sich auf die Erde und diskutieren konzentriert die verschiedenen Angebote. Neben Material und Dicke ist auch die Frage, wie kunstvoll ein Sarg gearbeitet ist, von Bedeutung. Ornamente und Götterbilder zieren die Ausstellungsstücke und Schriftzeichen. Besonders beliebt, wie auch im Leben, das Zeichen Fu, Glück. Während Xiao Xinping den Kunden weitere Angebote unterbreitet, sitzt Niu Xiaoyue draußen auf dem Gehsteig und schiebt Holzteile in die Klinge einer Kreissäge. Niu sitzt vor dem Laden auf der Straße. Irgendwie schafft er es, eine Zigarette zu rauchen, während er mit beiden Händen das Holz bearbeitet. Xiao老师做出来的，做出来的就是越来越坏，从小就坏。 Das ist ein Handwerk, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Alle in meiner Familie waren Tischler. Sie haben Türen und Fenster repariert und Möbel oder Särge gebaut. Ich habe das von klein auf gelernt. Allerdings durften wir das damals nicht ausüben. Das war ja, als der Vorsitzende Mao noch lebte. Die Kulturrevolution endete 1976 mit Maos Tod. Nach und nach öffnete sich China. In Shanxi begannen die Menschen wieder ihre Traditionen zu leben, bauten Tempel wieder auf, begingen die alten Feste und ließen sich feierlich beerdigen. So begann Yu in dem Beruf seiner Vorväter zu arbeiten. Er ist älter als sein Chef, um die 60. Das schütter werdende Haar trägt er einmal quer über den Kopf gescheitelt. Beim Arbeiten fallen ihm die Strähnen immer wieder ins Gesicht. In seinem Mund blitzen ein paar Metallzähne. Yu hat zwei Söhne. Beide sind auf der Suche nach Arbeit in andere Teile Chinas ausgewandert. Die Familientradition hat er daher nicht an sie weitergeben können. Das Sargmachen ist kein gutes Geschäft mehr. Die Regierung möchte, dass die Menschen sich einäschern lassen. In Taiyuan, der Provinzhauptstadt, können die Leute sich gar nicht mehr beerdigen lassen. Da werden alle eingeäschert. In der Provinz Anhui hat eine Lokalregierung im vergangenen Jahr ein Datum dekretiert, ab dem Erdbestattungen nicht mehr zugelassen sind. Damit lösten die Beamten eine Selbstmordwelle aus. Viele alte Menschen beschlossen in diesem Fall lieber ein paar Jahre früher aus dem Leben zu scheiden. Ein paar Dutzend Kilometer östlich von Tsingsü. Von der Autobahn ab kommt man an einer Kohlemine vorbei. Dann plötzlich stehen die Autos Stoßstange an Stoßstange am Wegrand geparkt. Kurz vor dem Dorf Zhaoxiatan zweigt ein Weg ab. Die Autokolonne am Wegrand schlängelt sich einen Hang hinauf. Oben auf dem Berg erklärt sich alles. Es ist Party angesagt. Zwei junge Männer stehen hinter einem Grill. Einer von ihnen schwingt seinen nackten, nicht mehr ganz schlanken Oberkörper zur Musik, die aus einer kleinen mobilen Anlage wummert. Auf den Kopf hat er sich eine Schweinemaske gesetzt. Warum ich eine Schweinemaske trage? Na, damit die Leute hinschauen. Der steht einfach drauf, ruft sein Kollege dazwischen. Eine Gruppe junger Menschen zieht an ihrem Stand vorbei. Super Stimmung hier. Und die Sänger, das sind alles junge Menschen. Das macht richtig Spaß. Sie sind gerade erst angekommen und wissen genau, was sie jetzt erstmal machen wollen. Sie werden jetzt auf jeden Fall Grillfleisch essen und Bier trinken, sagen sie, und gehen weiter. In einer ruhigeren Ecke hat die Opernakademie von Direktor Liu ihr Lager aufgeschlagen. In zwei länglichen Wirtschaftsgebäuden, die vielleicht einmal Werkstätten waren, haben sie ihre Schlafstätten ausgebreitet. Im Hof brodelt ein großer Topf mit einem Glasnudeleintopf. Die Truppe hat heute schon zwei Auftritte hinter sich. Am Abend haben die Schauspieler frei. Wu Zhenwei, der 18-jährige Krieger, hat seine Schüssel leer gegessen und hockt auf dem Boden. Hier gibt es nichts Besonderes, nur viel Sand. Ist dir das aufgefallen? Überall ist Sand. Das Fest ist nichts Besonderes. Wir sind oft auf Tempelfesten. Es gibt bessere. Letztes Jahr waren wir auf einem, da wurden traditionelle Tänze aufgeführt und alle Leute haben mitgetanzt. Das war toll. Wu beschließt, sich die Show anzuschauen, die gerade auf der Bühne läuft. Eine Truppe Akrobaten führt Tänze mit mongolischer Anmutung auf. Wu und die Tänzer kennen sich. Beide Truppen treten oft zusammen auf. Auf eine Leinwand hinter der Bühne werden Steppenlandschaften projiziert, während die Akrobaten Peitschen schwingen und Flickflacks über Hirtenstäbe machen. Gegenüber der Bühne sieht man einen kleinen Hügel. Besucher steigen eine Treppe zum Tempel hinauf. Innen hängt eine Glühbirne von der Decke. Der Rauch von zig Räucherstäbchen nebelt den Innenraum ein. Keine Statuen. An der nackten Wand hängt Guan Yin, die buddhistische Gottheit der Barmherzigkeit, aufgedruckt auf ein Stofftuch, das einfach an die Wand genagelt ist. Wir sind mehrere junge Leute aus dem Dorf. Wir haben zusammengelegt, um einen neuen Tempel zu bauen. Ich habe viele Jahre als Wanderarbeiter gelebt und Geld verdient. Und jetzt bin ich zurückgekehrt. Ich bin Vorsitzender des Dorfkomitees geworden und habe eine Speditionsfirma aufgemacht. Chung Changbing hockt auf einem Schemel in dem verrauchten Raum und betrachtet die Besucher, die von Zeit zu Zeit vorbeikommen, um den neuen Tempel zu begutachten. Wir sind eben großzügige Leute. Deshalb haben wir beschlossen, den alten Tempel abzureißen und einen schönen neuen für die Leute aus dem Dorf zu bauen. Wir werden neben diesem hier noch zwei weitere Tempel bauen lassen. Wenn sie fertig sind, kommt auch die Innenausstattung. Chung sitzt zufrieden in dem verräucherten Raum und nimmt die freundlichen Worte der Besucher entgegen. Gegenüber, am Fuße des Hügels, betritt derweil eine junge Sängerin die Bühne und stimmt ein neues Lied an, in dem es heißt: Der Osten ist rot, die Sonne geht auf. China hat Mao Zedong hervorgebracht. Der Propaganda-Hit aus der Kulturrevolution dröhnt jetzt über den Festplatz bis hinüber zu dem neuen Tempel. Wie mögen die alten Götter das wohl finden? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.